Hallihallo, live aus der Kolumbiahalle. Wir werden 25 Jahre alt. Oh mein Gott, wir haben uns jetzt monatelang darauf gefreut. Und heute ist der große Tag, wo wir wirklich einen Tag lang durchfeiern mit tausenden Bands. Also wer hat heute schon alles gespielt, Daniel Klaus? Leoniden, die ja vollkommen abgeschwitzt haben. Mavi Phoenix, unfassbar krasse Frau. Wirklich, also ich bin immer noch, ich muss sagen, ihr Pokerface, ich bin ein bisschen verliebt. Und der Suki auch gerade gesehen auf der Bühne. Die hat auf jeden Fall auch alles gegeben. Ich bin ganz, ganz begeistert. Und jetzt freuen wir uns auf die Jungs von Milliarden. Gerade noch auf dem Klo getroffen, den Sänger. Er hat also schon gepullert, ist also bereit für seinen Auftritt. Gerade Taylor Swift gibt es jetzt für euch mit Georges. Und genau das ist das Motto für diesen Abend.